Keine hat behauptet, das Leben hier wäre einfach. Doch du bist prinzipiell in meiner Gegenwart versteinert. Erzähl mir keinen Scheiß, Mann, du bist dafür geboren. Steig die Leiter hoch, Bruder, nutze deinen Zorn. Auch wenn dich Schicksalsschläge treffen und niemand dich begleitet, du wirst am Ende stolz sein, denn du wirst was erreichen. Lass die anderen reden, sie kennen diesen Schmerz nicht, sie können dir nicht sagen, was korrekt oder verkehrt ist. Für dich ist dieser Weg bestimmt, auch wenn dich Freunde verlassen nicht mehr lange und du verstehst den Sinn darin, noch weiter zu kämpfen, Gott Zeichen zu senden, deinen Kopf hochzuhalten, du bist bald schon Legende, also flieg davon bis über den Horizont wie ein Adler und die Leute werden von dir Wind bekommen. Achte nicht auf die Stimmen, die sagen, du kannst es nicht. Du bist frei, hab keine Angst, bald bist du im Rampenlicht. Flieg, Bruder, flieg, flieg mit mir davon. Lass sie reden, während wir beide fliegen zum Horizont. Lass sie alle offen schießen bis zum bitteren Ende. Denn wenn Schall und Rauch vergehen, sind wir beide Legende. Flieg, Bruder, flieg, flieg mit mir davon. Lass sie reden, während wir beide fliegen zum Horizont. Lass sie alle offen schießen bis zum bitteren Ende. Denn wenn Schall und Rauch vergehen, sind wir beide Legende. In deinen Augen brannte auch mein Feuer so wie in meinen. Heute steh ich vor dir und seh dich, was du überwiegend du leiden. All die Träume sind schon lang vorbeigezogen. Ich seh, dein Blick geht nach oben, doch das Blaue ist leider nur Flaschenboden, während die Engel um dich weinen, formieren sich die Dämonen. Deine Frau hat dich verlassen, dein Bester ist voll auf Drogen. Der Himmel hat dich betrogen und er nahm dir dein Kind. Wenn du fragst dich, in welchem verfluchten Leben hier der Sinn steckt, doch jeden Tag, an dem du aufstehst, wirst du stimmen. Sie sagen, gib nur nicht auf, am Ende wirst du gewinnen. Es gibt viel zu viele Rapper da draußen, die alle gleich sind. Doch nicht wie du, Dicker, du kannst was erreichen. Vergiss den Beef doch, niemals wo du herkommst. Bleib immer nur straight im Herzen, verwandel dich wie ein Werwolf. Treff immer nur nach den Sternen, egal was sie sagen, denn am Ende werden die Sterne den Namen deiner Legende tragen. Flieg, Bruder, flieg, flieg mit mir davon. Lass sie reden, während wir beide fliegen zum Horizont. Lass sie alle offen schießen bis zum bitteren Ende. Denn wenn Schall und Rauch vergehen, sind wir beide Legende. Flieg, Bruder, flieg, flieg mit mir davon. Lass sie reden, während wir beide fliegen zum Horizont. Lass sie alle offen schießen bis zum bitteren Ende. Denn wenn Schall und Rauch vergehen, sind wir beide Legende.